Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Alles lesen. Ja, wir können es ja zusammen lesen. Hermann, nehme ich meine Asylantrag 10.02.2015 zurück. Diese ist meine freier Wunsch und Wille. Ich würde von niemand zu dieser Schrift gezwungen. Mein Leben ist in meiner Heimat nicht in Gefahr. In Gefahr. Ich werde dort werden von staatlichen Organen nach von politischer Organisation bedroht oder verfolgt. Ich habe in meiner Heimatland nichts zu befürchten. Freiwillige Abschiebung. Ein Feature über Balkanflüchtlinge und ihre erzwungene Rückkehr. Von Johanna Benz. Hallo, hier ist Lenik. Ich habe wieder eine Familie. Nach Skopje müssen die. Also morgen Termin bei der Ausländerbehörde und dann danach könnten sie ausreisen. Also Freitag oder Mittwoch. 5 Personen. Gerd Lenik ist ein kleiner Mann. Der Oberlippenbart akkurat gestutzt, die Hemden frisch gebügelt. Die hellblauen Augen lächeln meist. Ja, nee, ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail. Ein Menschenfreund, aber kein Träumer. Dann vielen Dank, ja, tschüss. Für Träume ist in dem 20 Quadratmeter großen Büro der Rückkehrberatung ohnehin wenig Platz. Also wann kommen die Leute hierher? Also zum einen kommen die Menschen natürlich, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde und eine Ausreiseaufforderung mit der Ablehnung ergangen ist. Eine dritte Gruppe trifft anerkannte Flüchtlinge, die eigentlich in Deutschland bleiben könnten. Hier gibt es unterschiedliche Gründe. Die Menschen kommen auch aus familiären Gründen zu uns. Oder aber, wenn sich in irgendeiner Form die Situation im Heimatland verbessert hat. Ganz selten kommen derzeit letztere Fälle. Vor allem stehen Menschen aus dem Westbalkan Schlange vor der Rückkehrberatung. Oder Geflüchtete aus dem Irak, Afghanistan, dem Iran und sogar Syrien, die Geduld verlieren. So wie Beirus K., der am Ende seines Rückkehrprozesses steht. In ein paar Tagen geht sein Flug in den Iran. Ich habe ein Problem in meinem Land. Mein Vater ist wegen einer Herzkrankheit im Krankenhaus. Und meine Frau ist ganz allein. Deswegen muss ich zurückgehen. Deutschland ist ein gutes Land, aber sehr laut, finde ich. Ich lebe in der Unterkunft in der Borsigstraße, in einem riesigen Gebäude. Ich finde, das ist kein guter Ort. Kein guter Ort, um zu bleiben. Und es ist so stressig hier. Deutschland ist wirklich ein sehr lautes Land. Am Samstag fahren Sie um 13.30 Uhr fährt Bus. Ja? Obertürkheim, Busbahnhof. Neben Gerd Lenik arbeiten noch zwei weitere Berater in der Rückkehrberatung der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt. Ümit Kepenick und Gabriele Kemper-Bürger. Dies nehmen Sie mit. Das ist Reservierung für Bus. Ja? Reservierung für Bus. Genau. Steht hier auch auf Albanisch drauf. Und von mir bekommen Sie 100 Euro für Festbargeld. Ja? So endet dann der Aufenthalt der Menschen in Deutschland. Mit einigen Unterschriften, einem Busticket und ein wenig Festbargeld. Gut. Alles klar? Na dann. Je nach Herkunftsland kann die Beratungsstelle auch Rückkehrhilfen vergeben. Die Gelder kommen unter anderem von IOM, der Internationalen Organisation für Migration. Sie legt fest, wer wie viel bekommen darf. Also, gute Reise. Bon voyage. Verstehen Sie sowieso nicht. Das Büro der drei Berater liegt in der Stuttgarter Innenstadt. Nur 100 Meter weiter ist die Ausländerbehörde. Das Amt, mit dem die Rückkehrberatung täglich zu tun hat. Obwohl die Beratungsstelle ein Verein ist, müssen Gabriele Bürger und ihre Kollegen doch den Auftrag der staatlichen Stellen umsetzen. Die Liste wird immer länger, länger, länger, länger. Also wir haben vielleicht pro Woche bestimmt 15 neue Fälle. Und ausreisen haben wir vielleicht 3 Fälle, kriegen wir weg pro Woche. Die kann man nicht bearbeiten, das geht gar nicht. Nee. Das heißt, alle schieben sich eigentlich gerade gegenseitig die Arbeit ein bisschen vor. Ja. Und nur die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Aber wie? Haben wir noch nicht erfahren. Seit dem Sommer 2015 beschäftigt die sogenannte Flüchtlingskrise die Menschen in Deutschland und Europa. Von Chaos war die Rede, von Überforderung und von guten und schlechten Flüchtlingen. Das Thema polarisiert und entzweit die Gesellschaft. Und sachlich wurde seitdem kaum über Migration gesprochen. Schnell war man sich einig. Für alle ist in Deutschland kein Platz. Zur Abschreckung verbreitete das Bundesinnenministerium extra ein Video. Sehr viele Menschen haben in den letzten Monaten in ihrer Heimat in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Montenegro oder Kosovo alles zurückgelassen, um sich in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf den Weg nach Deutschland zu machen. Nicht wenige haben den falschen Versprechungen von Betrügern geglaubt, dass es einfach wäre, in Deutschland oder anderen EU-Staaten als Asylbewerber bleiben zu dürfen und viel Geld zu verdienen. Die Wahrheit ist, dass die Suche nach Arbeit in Deutschland nicht als Asylgrund anerkannt wird und dass die Wahrscheinlichkeit für Menschen aus dem Westbalkan in Deutschland tatsächlich politisches Asyl zu erhalten äußerst gering ist. Äußerst gering trifft es ziemlich genau, denn von den über 140.000 Anträgen auf Asyl aus dem Balkan wurden im Jahr 2015 weniger als 1% positiv entschieden. Und im Oktober 2015 erklärte die Bundesregierung auch die letzten westlichen Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit sollte ein starkes Signal in diese Länder ausgehen und die Verfahren beschleunigt werden. Also der Asylantrag ist offensichtlich unbegründet abgelehnt. Für den Fall der Abschiebung wird eine Einreisesperre für die Dauer von 30 Monaten verhängt. Und das führt auch dazu, dass die Menschen dann Angst bekommen. Also sie sehen halt schon, sie haben eine Ausreisefrist von einer Woche. Das ist schon mal sehr knapp für sie. Und dann auch wird schon diese Einreisesperre angedroht. Es wird dann nochmal zu mehr Panik. Und ja, dann wollen halt viele schnell ausreisen. Und also sie wollen keine Polizei. Das ist eigentlich so bei allen so, dass sie dann sagen, dann gehen wir lieber selber. 2/3 der Ausreisepflichtigen gehen sozusagen freiwillig. Das heißt, sie kommen ihrer eigenen Abschiebung zuvor, indem sie sich an eine der bundesweiten Rückkehrberatungsstellen wenden. Hallo. Hallo. Gleich, ich bin gleich da. Für das Jahr 2016 rechnet das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mit circa 500.000 Ablehnungen in den Asylverfahren. Auch diese Menschen werden dann nach und nach gehen müssen. Ja, diese Sozialen haben diesen Termin mein. Ja, aber wegen Rückkehr. Sie wollen zurück. Ich will kein zurück. Nicht zurück. Nicht ja, zurück. Ich habe 10 Kinder. 10 Kinder in Schule, in Schule, bitte. Ach, Sie sind es. Aber jetzt zu viele, kalt vor Kindern. 10 Kinder, wo gehen schlafen? Kein Haus, keine. Ich muss trotzdem mal schreiben. Ich schreibe nicht Rückkehr. Ich schreibe nur Name und Problem. Okay. Ja? Ja, okay. Das ist nur für mich, nicht für die Polizei. Ja, nichts Polizei. Gehen Sie um Bus. Aber Dino ist in Sarajevo geboren. Ja, Sarajevo. Alles Kinder in Sarajevo. Aber war da Krieg? 97 war nicht Bum Bum? Ja, ja Bum, haben Bum, in ja. Krieg. Geboren im Krieg. Ja. Obwohl es breite Kritik an der Einstufung als sichere Herkunftsländer gab, hält man im Innenministerium daran fest, dass es vor allem wirtschaftliche Gründe sind, die die Menschen nach Deutschland treiben. In den offiziellen Papieren ist dann meist von Push- und Pull-Faktoren die Rede. Ganz klassische Push-Faktoren wären sozusagen eine Diktatur, sozusagen auf die Frage der Fluchtmigration oder die fortschreitende Wüstenbildung, also was die Leute sozusagen wegtreibt. Und die Pull-Faktoren Was zum Beispiel gerne angeführt wird, sei zum Beispiel das starke deutsche Sozialsystem. Das wäre ein Pull-Faktor. Ne? Das zieht die Leute an. Das will man sozusagen damit zum Ausdruck bringen. Bernd Kasparek ist Migrationsforscher. Das Problem mit den Push- und Pull-Faktoren ist, dass es quasi so ein hydraulisches System ist. Ne? Man spricht immer von, wir haben Migrationsfluss oder Migrationsstrom. Das ist ne? Wasser zum Beispiel. Also das ist die Hydraulik. Und der Push-Faktor, der drückt sozusagen in die eine Seite vom Rohr rein und dann ist natürlich klar, was auf der anderen Seite vom Rohr passiert. Na, da kommt es dann raus. Oder wenn man da quasi einen Unterdruck erzeugt, liberales Asylsystem, dann zieht man das Wasser aus der Röhre. Und so versteht man sozusagen Migration. Ich meine, allen Soziologinnen und Soziologen müsste da eigentlich die Haare aufstellen bei so einem Modell, weil man sozusagen über eine mobile Bevölkerung in einer Art und Weise, die sozusagen homogenisiert und zu einem Objekt macht, wie man über eine sesshafte Gesellschaft, wie zum Beispiel die deutsche Gesellschaft, niemals reden würde. Ja? Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag, ich bin Herr Dragoscher. Ja, mein Name ist Lenik, Rückkehrberatung. Nehmen Sie doch Platz, Herr Danke. Dragoscher. Dann erzählen Sie mal, warum Sie jetzt zu uns gekommen sind. Weil ich habe Abschiebung gekriegt. Mhm. Ich mit meinen Söhnen beide. Mhm. Also Sie sind mit zwei Söhnen ja. hier? Und ich will freiwillig mhm. einreisen. Also das heißt, Sie hatten einen Asylantrag gestellt, ja. also auch Ihre Kinder ja. auch zusammen. Und jetzt ist die Ablehnung vom Bundesamt ja, gekommen. Haben Sie die Ablehnung dabei? Ja, habe ich schon. Kann ich die mal angucken? Ja. Ich heiße Baskin Dragosa. Ich bin 43 Jahre alt, aus Kosovo, ist Hauptstadt Pristina. Und das sind meine Söhne, der ist größer Dielon und der Donald. Wie alt seid ihr? Ich, als Große bin ich 17 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Mhm. Baskin und seine beiden Söhne werde ich die nächste Zeit begleiten. Denn ich will wissen, wie es den Menschen ergeht, die zurückkehren müssen. Wir sind seit Januar, 27. Januar hier in Deutschland. Aber ich war auch früher hier in Deutschland. 93 war Krieg in Kosovo. 93 bis 2002. Ich war hier in Deutschland. Und dann die haben mich abgeschoben. Mhm. Und die sind beide geboren hier in Deutschland, in Stuttgart hier. Baskin, Dielon und Donald teilen sich ein Zimmer in einer Unterkunft im Norden von Stuttgart. Baskin sagt, er sei jetzt Mutter und Vater in einem, denn seine Frau und die jüngere Tochter sind noch in Pristina. Also hier, das ist ja. der wichtige Brief. Ja. Das ist die Entscheidung des Bundesamts über Ihren Asylantrag. Ja. Und haben Sie die Entscheidung verstanden? Oder ja. die Regelungen, die hier auch vermerkt sind? Ja, alles. Ja. Also Ihr Asylantrag ist komplett abgelehnt worden. Ja. Und Sie haben eine Ausreisefrist von einer Woche eigentlich ja. nur. Also das heißt, Sie müssen eigentlich schnell ausreisen. Das Problem ist jetzt aber, wenn Sie keinen Pass haben, keine Reisedokumente vorhanden sind, dann müssen wir diese Dokumente erst einmal besorgen oder Passersatzpapiere, damit ja. Sie ausreisen können. Das heißt also, dass Sie erst in vielleicht 3 oder 4 Wochen ausreisen können. Bei der Erstaufnahme müssen Asylsuchende ihre Pässe und Dokumente zunächst abgeben. Doch oft verschwinden diese in irgendeinem Aktenschrank einer deutschen Behörde. Daher verzögern sich die Ausreisen oft um viele Monate. Im Fall der Familie Dragoscher ist trotzdem klar. Am Ende werden Baskin, Dielon und Donat in ein Flugzeug nach Pristina steigen. Ja, jetzt ist Zeit, einen Kaffee. Auch Kenan und Fikria aus Serbien hatten den Weg nach Deutschland bereits ein zweites Mal auf sich genommen. Sie waren sofort bereit, mir ihre Geschichte zu erzählen. Bei Kaffee und Keksen sitzen wir in ihrem Zimmer in der Unterkunft in Stuttgart-Rohr. Die Wände sind mit kitschigen Bildern und Plastikblumen liebevoll dekoriert. Damals 1989, wir sind gekommen. Und dann 2003, wir sind abgeschoben. Und dann nach zehn Jahren sind wir wiedergekommen. Wir waren 13 Jahre lang hier. Erst, wir waren Kinder, ich und mein Mann. Ich habe gehabt 10 Jahre und er auch 11 circa. Wir sind hier aufgewachsen, Schule fertig gemacht, hier in Deutschland. Und dann Familie. Und nach dem 13 Jahre, wir sind wieder abgeschoben. Also 2003 war das. Nach 13 Jahren in Deutschland wurden sie mitten in der Nacht abgeschoben. Die Familie traf es völlig unvorbereitet. Fikria hatte keinen serbischen Pass und ihre Kinder keine Geburtsurkunden. Damit war für die nächsten 7 Jahre kein normales Leben möglich. Es ist Grund, wir könnten nicht unsere 2 Kinder in Serbien melden, weil die waren hier. Geboren. Die sind hier geboren, hier gemeldet waren die. Und nicht in Serbien. Die haben zu uns gesagt, wir sind Ausländer. Wir wussten nicht, was wir also weitermachen. Wir mussten etwas tun. Nicht für uns, aber für unsere Kinder. Ein Brief von der Kommunalverwaltung in ihrem Wohnort Semon gab den Ausschlag. In dem Schreiben wurde die Räumung und der Abriss ihres kleinen Hauses angedroht. Sie hatten es illegal auf Privatgrund gebaut. Also haben Kenan und Fikria mit ihrer jüngsten Tochter Sanella ein zweites Mal die Koffer gepackt. Und wusstet ihr, was Asyl ist? Ja, natürlich. Wir sind nicht erstes Mal hier. Aber Asyl ist, wenn man politisch verfolgt ist oder aufgrund seiner Rasse. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich weiß gar nichts auf der Politik. Aber ich weiß nur, das Leben ist schwer. Es muss jemand auch solche Leute verstehen. Also wir sind Roma und jeder weiß. Da gibt es kaum Arbeit für Serbe und nicht für uns Roma. Also wir sind nicht merkbar oder was weiß ich. Mhm. Und es ist so, alle Leute, also im ganzen Land denken die Leute, ach Roma, Zigeuner, die gehen nicht in Schule, die machen sowas, die machen sowas. Trotz der schlechten Erfahrung mit serbischen Ämtern sagen Kenan und Fikria, dass sie als Roma nicht diskriminiert wurden. Für meine Ohren klingt das anders. Und so rufe ich Jonathan Mack vom Deutschen Zentralrat der Sinti und Roma an. Also wir haben Berichte von der EU und auch von den Ländern, vom Europarat, von dem US-Außenministerium, die dramatische Berichte zur Diskriminierungssituation der Roma in den Westbalkanstaaten abgeben. Die deutschen Botschaften machen das nicht, weil in dem Moment, wo sie sagen, dort unten gibt es diese unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, die gerade Roma betreffen, würden sie eigentlich die Argumentation liefern, dass eben damit die Leute ein Asylrecht hätten. Das heißt, es ist an sich einfach eine politische Entscheidung, das ist so gewollt, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Ich lese, dass mehr als 60% der Menschen im Kosovo in Armut leben. Das heißt, sie haben weniger als 1,50 Euro am Tag. Vor allem diese soziale Situation sei für die Massenflucht der Kosovaren verantwortlich. Ein Mitarbeiter im Auswärtigen Amt erzählt mir von Szenen wie nach der Maueröffnung, die sich 2015 an den kosovarischen Grenzen abgespielt haben. Denn die Kosovaren sitzen wie in einem Käfig. Für fast alle Länder müssen sie ein Visum beantragen. Doch plötzlich konnte man ohne weiteres die Grenze passieren. Die Tür nach Europa war auf. Und so kamen die Menschen mit viel Hoffnung im Gepäck. Jeder fragt, ob das gibt's noch was Neues? Nein, wir sagen nein, alles mit dem Alten, alles gut. Vielleicht kriegen wir einen roten deutschen Pass. Trotz der Ablehnung im Asylverfahren sucht Baškim Draguša weiter nach Möglichkeiten zu bleiben. Immer wieder sagt er, dass es ihm um die Zukunft seiner Kinder geht. Und dann aber ist das Problem, wenn der Asylantrag abgelehnt ist, auch wenn die Menschen in der Zwischenzeit eine Arbeit gefunden haben. Man kann nicht von dieser Spur in eine andere wechseln, in Deutschland. Ja, man kann nicht von Asyl in einen Arbeitsaufenthalt wechseln. Das geht nicht. Oder in eine Ausbildung. Ja, aber Herr Lennig, ja, das ist eine Zeit. Guck mal, von hier bis hier. Wir sind schon integriert. Ja. Seit eineinhalb Jahren. Und jetzt, wenn wir gehen dort zurück und wir warten, wir haben auch keine Geduld. Aber das Recht sagt, nein, es ist kein Wechsel möglich. Man muss wieder ausreisen und in die neue Spur gehen. Man muss einen Antrag stellen auf Aufenthalt wegen Arbeit. So sagt das Gesetz. Ja, diese Gesetz halt müssen wir schmeißen auf die Seite und müssen wir neues Gesetz machen. Das ist. Eigentlich hat auch Deutschland ein großes Interesse an qualifiziertem Zuzug. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die sogenannte Westbalkan-Regelung. Für Menschen in sogenannten Mangelberufen hat man einen legalen Migrationsweg geschaffen. Allerdings gilt der zum Beispiel für Bäcker und Krankenpfleger, die bereits einen Arbeitsvertrag oder einen Ausbildungsvertrag haben und den langen bürokratischen Prozess durchhalten. Diese Hürden der legalen Arbeitsmigration können nur wenige überwinden. Denn es wird nach den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes entschieden und nach Nützlichkeitskriterien ausgewählt. Die meisten Menschen, die ich treffe, werden dem nicht entsprechen können. Ja, hallo? Ja, hallo, hier ist Johanna Benz. Wie geht's? Gut, gut. Gibt es denn was Neues? Im Moment nee. Und immer wieder warten. Ein Leben im Transit, manchmal gar Jahrzehnte, ohne dass die Menschen irgendwo Fuß fassen oder ihr Leben selbst bestimmen können. Diese Rufnummer ist nicht vergeben. Und dann geht es manchmal sehr schnell. Hallo. Hallo, Fikria. Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich einigermaßen. Aber sag mal, ich wollte gerne hören, was bei euch los ist, weil ich habe gehört, was ist mit Kenan? Ja, Kenan ist wieder zurück. Er hat eine Negativ bekommen und er musste zurück und dann ist er zurückgegangen. Und ich und meine Tochter, die Kleine, es geht noch die Asyl. Die Bürokratie kennt keine Ausnahmen. Sie kennt keine persönlichen Gründe und kein Ermessen. Und vor dem Gesetz sind alle gleich. Doch besonders die Asylgesetze sind auch politischen Stimmungen im Land geschuldet. Bei ihrem ersten Aufenthalt in Deutschland während des Jugoslawienkrieges bekam die Familie, obwohl sie 13 Jahre lang in Deutschland gelebt hatte, kein Bleiberecht, sondern wurde abgeschoben. Heute sind die Gesetze anders und Kenan und Fikria würden bei guter Integration nach 4 bis 6 Jahren ein Bleiberecht erhalten. Auch bei Bashkin, Djelon und Donald wird es jetzt ernst. Vor der Ausreise steht ein Gang in die Ausländerbehörde an. Also Sie müssen jetzt einiges unterschreiben. Zum einen, dass Sie keine Rechtsmittel einlegen. Hier. Dann, dass Sie, falls der Asylantrag von damals noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, dass Sie in dem Fall dann den auch zurücknehmen würden. Das unterschreiben Sie dann auch. Nach nur 3 Minuten sind wir wieder draußen. Hermann, nehme ich meinen Asylantrag 10.02.2015 zurück. Nun ist es offiziell. Diese ist mein freier Wunsch und Wille. Ich würde von niemand zu dieser Schrift gezwungen. Ich habe in meinem Heimatland nichts zu befürchten. Wo bist du? Ich bin in Serbien. Was ist denn passiert? Ja, ich habe Abschiebung gekriegt, ja. Vielleicht hat ja meine Frau erzählt. Mhm. Ein bisschen. Und ja, ich hatte leider keine andere Wahl. Ich wollte nicht, dass die mich abschieben. Bevor die mich da abschieben, habe ich mich entschieden, dass ich alleine komme. Während Kenan versucht, seiner Familie eine Perspektive in Serbien aufzubauen, wird es auch für Fikria in Stuttgart immer enger. Ich weiß nicht, was passiert. Schon oft war Fikria im Büro der Rückkehrberatung. Allerdings, um ehrenamtlich für andere zu übersetzen. Ihre blond gefärbten Haare sind wie immer zu einem Dutt gebunden. Aber jetzt hat sie tiefe Ringe unter den Augen. Denn vor Sorge um ihre 8-jährige Tochter hat sie die letzten Tage kaum geschlafen. Wo ist das Problem? Also das Problem ist, meine Tochter hat gekriegt, nur sie, eine Abgelenkung. Mhm. Sie sind mit ihrem Mann zusammen eingereist und mit ihrem Kind? Ja, mein Mann ist schon nach Hause gegangen. Freiwillig oder gegangen worden? Er hat auch eine Abgelenkung gekriegt und er ist einfach gegangen. Und jetzt, Sie wollen jetzt gerne wissen, ob Sie quasi noch hier bleiben können? Ja, ob mein Asyl weitergeht. Genau. Wenn geht, dass meine Tochter auch bleibt mit mir. Jetzt hast du schon mal gehört, dass die ein Kind irgendwie, wenn der Vater ist schon in Bosnien, Serbien? Serbien. In Serbien, die Mutter ist noch hier und das Kind ist jetzt abgelehnt als Erstantragsteller, dass sie das Kind alleine abschieben zum Vater? Nee, ne? Nee. 8 Jahre ist sie alt. Nee. Also was wir rauskriegen müssten, ist eben, wie es mit ihrem Asylverfahren steht. Ja. Es ist halt, das Problem ist halt, dass man dann schlafende Hunde weckt. Ja. Also es gibt ja immer mal wieder Fälle, die einfach liegen bleiben. Also das ist auf beiden Seiten irgendwie Risiko. Ja. Ja. Wenn sie nichts machen. Es ist auch Risiko. Ist auch Risiko. Weiß ich nicht. Auch beim zweiten Termin, eine Woche später, erfährt Fikria nicht mehr. Denn die Behörden wollen keine Auskunft geben. Hier verstehe ich. Beim Verwalten von Menschen und der täglichen Konfrontation mit all den Schicksalen bleibt Menschlichkeit oft auf der Strecke. Für Fikria bleibt es ein Spiel gegen die Zeit. Wenige Wochen später erhält auch sie ihren Bescheid im Asylverfahren. Wie erwartet, wird auch ihr Antrag abgelehnt. Fikria verlässt jetzt kaum noch die Unterkunft. Ja, ich bin nervös und ich mache mir Sorge, sehr viel Sorge. Im letzten Tage nicht so viel essen, nicht so viel trinken, mehr rauchen, Kaffee, denken, was kommt, was machen wir, was mache ich. Wir sind große Familie, wir machen kleine Kinder. Also große Sorge jetzt habe ich. Ja. Nach diesem Besuch versuche ich mir vorzustellen, wie mein Leben wäre, wenn jeder Brief bedeuten kann, dass ich unerwünscht bin und meine Koffer packen muss. Bei Baschkim, Djelon und Donat ist der letzte Abend angebrochen. Morgen um diese Zeit werden sie schon in Pristina sein. In dem kleinen Zimmer herrscht Chaos. In diesen letzten Stunden herrscht große Aufregung. Den ganzen Tag schon haben Baschkim und seine Söhne Besuch von Freunden und Bekannten. Ich gehe langsam ein bisschen. Darf ich auch mitfliegen? Schönen Flug nach Hause wieder. Kommt gut nach Hause an. Nach einer unruhigen und kurzen Nacht treffen wir uns am Flughafen in Stuttgart. Alle drei haben sich schick gemacht für ihre Rückkehr. Draußen gibt es lange Abschiedsszenen mit ihren Verwandten und es fließen überall Tränen. Doch es gibt keinen Weg zurück. Nach dem Einchecken passieren wir die allgemeine Sicherheitskontrolle und warten schließlich auf die Grenzkontrolle. Um was geht's? An der Grenzkontrolle gibt Baschkim jetzt seine Papiere dem Beamten. Und das kommt jetzt? Der spricht plötzlich von einer Anzeige. Sie kriegen jetzt eine Anzeige. Denn die Einreise vor 15 Monaten wird mit der Rücknahme des Asylantrages zu einem illegalen Grenzübertritt. Obwohl die Familie gerade freiwillig zurückkehrt, muss das Prozedere für den deutschen Staat vollzogen werden. Ihr kriegt jetzt eine Anzeige. Ja. Weil ihr illegal nach Deutschland eingereist seid. Wir sind alle nervös. Ohne Visum. Denn auf dem Flugfeld wartet bereits der letzte Bus. Ihre Adresse bräuchte ich noch in Kosovo. Pristina. Haben Sie da eine Straße oder irgendwas? Nein. Gar nichts. Okay, dann reicht mir das. Gut. Kriegen Sie eine Kopie davon? Könnte ich jetzt schon noch machen, dann ist der Flug aber weg. Nee. Okay. Also, danke schön. Bitte schön. Nachdem Baschkim und die Jungs einiges an Papier ungelesen unterschrieben haben, dürfen sie noch in den Bus einsteigen. Im Flugzeug herrscht eine aufgekratzte Stimmung. Mindestens ein Drittel der Fluggäste sind Rückkehrer. Man kann sie an den Klarsichthüllen mit Dokumenten erkennen. Einige wurden von der Polizei eskortiert. Glücklich sehen nur die anderen zwei Drittel der Fluggäste aus. Die Heimaturlauber. Fein herausgeputzt sind sie alle. Die Rückkehrer wie die Urlauber. Der Abschiedsschmerz ist jetzt der Vorfreude auf den Flug und die Familie in Pristina gewichen. Für die drei Draguschas ist es ihr erster Flug und beim Start halten sich alle die Ohren zu. Dann sind wir in der Luft und lassen Stuttgart unter uns. Johanna Benz. Ja. Hi Johanna. Hallo. Guten Tag. Willkommen. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Beim Wiedersehen mit der Familie ziehe ich mich zurück. Nach so langer Zeit möchten sie erst einmal unter sich sein. Mit dem Taxi fahre ich meinem ersten Abend in Pristina entgegen. Später streife ich durch die Straßen der jüngsten europäischen Hauptstadt. Von allgemeiner Armut ist auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Ein paar Tage später treffe ich endlich Baschkim, seine Frau Senie, seinen Bruder und seine Schwägerin in einem Café. Auch die Familie seiner Schwägerin Hava hat viele Jahre in Deutschland verbracht. Die Damen alle, der hat viel Geld. Ja, ich habe auch viel Geld, 20 Euro in meiner Tasche. Nein, Gott sei Dank. Hast du was mitgebracht? Er sagt, ja, ich. Nein, normal habe ich schon, Gott sei Dank, habe ich schon gekriegt von Herrn Linick 200 Euro. Da hat mich 200 Euro hat schon, und für Dillon und für Donner ein paar 20 Euro. Ich wollte gerne auch eine Chance geworden, aber ich bin leider nichts. Hier nennt man die Kosovaren, die in Westeuropa leben, Schatzis. Jeden Sommer kommen sie mit ihren teuren Autos und dem Geld aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und England, um ihre Verwandten zu besuchen. Ohne das Geld der Schatzis, sagt man mir, könnten die Menschen hier kaum überleben. Nur wenn ich zurückkomme in Deutschland, dann bin ich ihre Schatze. Aber wenn ich bleibe hier, dann bin ich keine Schatze. Wir fahren zum Fußballtraining von Djelon und Donat. Zumindest hier, beim Fußball, sind sie sofort wieder integriert. Ob das in der Schule auch so reibungslos funktioniert, weiß die Familie nicht. Mit oder ohne Schulabschluss, die Berufsaussichten für Jugendliche im Kosovo sind düster. Baschkim sagt zwar des Öfteren, auch er müsse nun bei Null anfangen, doch bestätigt finde ich das nicht. Die Familie wohnt modern in gehobenem Standard. Ihr Haus könnte in jeder deutschen Kleinstadt stehen. Der Rasen ist gepflegt, Hortensien säumen die Terrasse. Allerdings lebt Baschkim mit seiner Familie, zusammen mit der Familie des Bruders und den Eltern der beiden. Also 12 Personen in 4 Zimmern. Ich fahre nach Mitrovica, nördlich von Pristina. Mitrovica ist eine geteilte Stadt. Im Norden leben Serben, im Süden Kosovo-Albaner. Bis heute ist der Krieg hier präsent. Kaum jemand würde auf die jeweils andere Seite des Flusses gehen, erzählen mir Jugendliche. Die Diakonie Kosova unterhält hier neben verschiedenen Versöhnungsprojekten auch ein Projekt, um Rückkehrer aus Deutschland zu unterstützen. Er hat uns draußen erwartet. Hi, Jan. Ich bin bei einem Hausbesuch dabei. Projektleiterin Nazan Ibrani übersetzt für mich. Wie lange waren Sie in Deutschland? Wir waren 1 Jahr und 4 Monate in Deutschland. Im Kosovo gibt es keine Sozialhilfe wie in Deutschland. Für viele Familien sei die Situation noch schwieriger, wenn sie zurückkommen, erklärt Frau Ibrani mir. Sehr viele haben ihr eigenes Hab und Gut verkauft, um diese Flucht zu finanzieren. Und wenn sie nichts zu verkaufen hatten, haben sie sich von Verwandten, von Bekannten Geld ausgeliehen. Und jetzt stehen die jetzt entweder ohne Haus, ohne Gut da, oder sie stehen noch dazu mit Schulden. Dann stehen wir vor der Frage, okay, wo soll ich meine Familie unterbringen? Ich habe kein Dach über dem Kopf. Eventuell dann habe ich auch noch Schulden bei gewissen Menschen, die ich zurückzahlen muss. Zu Besuch sind wir bei einer 7-köpfigen Familie. Die Familie ist vor 2 Wochen freiwillig zurückgekehrt. Nun stehen sie vor dem Nichts und sind auf die Lebensmittelpakete der Diakonie angewiesen. Beide Eltern sind krank. Auch die Kinder sind ungesund blass. Vor dem Krieg hatten sie in einem weiten Dorf ein Haus, was verbrannt worden ist während des Krieges. Und dann sind die von einem Haus ins andere dann halt immer hin und her geschoben worden. Das Haus sogar gehört einem serbischen Bewohner hier, der wahrscheinlich geflüchtet ist oder so. Und jetzt hat sich der Serbe, der Hausbesitzer, gemeldet und will die rausschmeißen. Bis heute sind viele Eigentumsverhältnisse im Balkan ungeklärt. Und immer wieder begegnen einem so die Folgen des Krieges. So gesehen geht es Baschkim und seiner Familie noch gut, denke ich. Als nächstes möchte ich Kenan in der Nähe von Belgrad besuchen. Wieder bekomme ich die schwierigen politischen Verhältnisse zu spüren. Serbien erkennt die Eigenständigkeit des Kosovo nicht an und deswegen darf ich von Kosovo nicht direkt nach Serbien einreisen. Ich muss einen Umweg über Skopje in Mazedonien machen. Mit dem Zug bin ich nun auf der ehemaligen Balkanroute unterwegs. An der Grenze leuchten die Zelte des Roten Kreuzes hell in der dunklen Nacht. Auch ein Generator surrt, doch kaum jemand ist zu sehen. An einem Bahnhof, den wir im Schritttempo durchfahren, winkt uns eine Gruppe Kinder zu und ruft: Migranti, Migranti. Sie irren sich, denn im Zug sind keine Migranten mehr, sondern Rucksackreisende aus der Schweiz und Deutschland. Wir dürfen mit unserem roten Pass diese Grenze problemlos passieren. Dann, nach 13 Stunden im Nachtzug, bin ich endlich in Belgrad, der serbischen Hauptstadt, angekommen. Im Vorort Zemun will ich Kenan treffen. Tagelang versuche ich, ihn zu erreichen. Ohne Erfolg. Hallo Kenan, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich versuche dich jetzt seit irgendwie 4 Tagen anzurufen und erreiche dich nie. Also, melde dich mal oder erklär, was los ist. Bis dann. Tschüss. Ich will schließlich nicht mehr länger warten und mache mich auf die Suche. Do you know Kenan Berisha? Kennen Sie Kenan Berisha? No, I show you a picture. Ich zeige Ihnen ein Bild. His family is living here. Seine Familie lebt hier. No, okay. And do you know where the Rom people live here? Wisst ihr, wo die Roma leben? They live. Weißt du, wo der Bembo-Store ist? Store. No. It's the other end. Auf der anderen Seite. Left. Links. Ja. Nee, ali ne, nije nema nema. Ne, ali mislim sam da je negde na Galeni. Bojana, eine junge Serbin, deren Traum es ist, einmal in Berlin in den Clubs auszugehen, versucht mir zu helfen. What did he say? I mean, it's not near. Es ist nicht nah. Ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß an der Autobahn entlang. Okay. Ciao. Ciao. Schließlich gibt sie mir auf den Weg, ich solle nach Ziganske Rupe fragen. Roma würden die Leute hier nicht verstehen, aber mit Ziganske Rupe könnten alle was anfangen. Ziganske Rupe heißt Zigeunerloch, erfahre ich später. Hallo. Hallo. Was suchst du? Ich suche einen Mann. Welcher Mann? Kenan Berisha. Kenan Berisha. Ja, ich... Es ist zu weit. Aber wissen Sie, wo er wohnt? Ja. Und wie komme ich da hin? Was zu fragen von diesem Haus da? Es ist Schwager von diesem Mann. Ah. Ja. Babus! Und dann sitze ich plötzlich bei Babusch und seiner Frau auf der Veranda und trinke Kaffee. Irgendwie sind sie mit Kenan verwandt. Ich kann mein Glück kaum fassen, als er sagt, dass er mich später zu ihm fahren kann. Das gute Kaffee. Sehr guter Kaffee. Vielen Dank. Wie jeder Dritte, dem ich auf meiner Reise begegne, war auch Babusch schon in Deutschland. Auch er und seine Frau möchten am liebsten zurück. Nach dem Café steigen wir in ein klappriges Auto. Nach kurzer Fahrt liegt Simon hinter uns. Maisfelder rechts und links. Wir nehmen eine kleine Straße, die an einer verlassenen Fabrik vorbeiführt, und passieren Bahngleise. Dahinter erreichen wir bald eine Ansiedlung aus kleinen Häusern und Hütten auf unbefestigtem Boden. Hier wartet tatsächlich Kenan. Das tut mir leid. Seit Fikri fünf mich Tagen rufe ich dich an. Ich wollte dich warten, ich sag's dir, aber Fikri hat mich angerufen und sie hat mir Scheiß erzählt. Und aber warum? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Sie meinte, Johanna will uns nicht helfen, geh nicht dran und was weiß ich. Ich bin extra wegen dir nach Belgrad gekommen. Das habe ich sie erklärt. Gerade ist keine Zeit, darüber nachzudenken, warum Kenan mich nicht treffen sollte. Wir laufen einen Trampelpfad, vorbei an Hütten und Häusern, die zwischen Bäumen und dichtem Gestrüpp stehen. Einige haben Terrassen oder umzäunte Höfe. Andere sehen wild zusammengezimmert aus. Das ist meine Cousine. Und hier schlafe ich. Vier Kinder hat Kenans Cousine und das fünfte ist unterwegs. Zusammen leben sie in einem ärmlichen Raum. Eine Vitrine, ein Sofa, eine Matratze, ein Fernseher. Der Vorraum ist Lager, Küche und Bad in einem. Vor der Hütte steht ein riesiger Waschtrog, in dem Wäsche einweicht. Daneben stapeln sich gewaschene Töpfe und Teller auf der Erde. Und von was leben die Leute? Du hast gesehen vorhin, von Kartons, so die sammeln Kartons, leere Flaschen, Plastikflaschen. Also Müllheimer. Sonst nichts. Mhm. Für eine Arbeit brauchst du Schule und hier haben vielleicht 2-3% Leute Schule. Alle paar Minuten rattert ein Zug vorbei. Das Gelände liegt zwischen zwei Bahnstrecken. Strom haben die Bewohner abgezapft. Nicht jedes Haus hat fließendes Wasser. Kenan steht neben der schäbigen Hütte seiner Cousine und deutet auf vier Grundmauern eines Häuschens ohne Dach und ohne Fenster. Das ist das. Also ein Zimmer. Aber es, wie du siehst, nicht fertig. Und ich kann nicht weiterbauen. Und bald vielleicht kommen Fikri und Kinder. Und ich weiß nicht, wo sind wir alle hier. Aber das ist ja winzig. Das hat ja vielleicht eine Größe von irgendwie 10 Quadratmeter. In Deutschland hatte Fikri ja zu mir gesagt, ich wünschte, jemand würde mir Geld geben für ein kleines Haus. Ich hatte das Gefühl, damit sei auch ich gemeint, und ihr erklärt, dass ich auch kein Haus besitze und auch nicht erwarte, dass mir jemand ein Haus schenkt. Kenan und Fikria hatten wohl mehr von mir erwartet und sich dann in einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung abgewandt. Schließlich können sie sich von einer medialen Öffentlichkeit nichts kaufen. Ich treffe Tanja Stojkovic und die Anwältin Stanka Jankovic von EO. Die ökumenische Hilfsorganisation ist de facto die einzige Stelle, an die sich Kenan und Fikria wenden können. Sonst kümmert sich niemand um sie, denn Rückkehrer stehen ganz unten auf der politischen Agenda. Die zwei bestätigen mir, Kenan und Fikria sind absolut kein Einzelfall. Den offiziellen Statistiken zufolge sind die meisten Rückkehrer oder eigentlich abgeschobenen Roma. Nach ihrer Rückkehr sind sie mit denselben Problemen konfrontiert wie davor, weil sie sich meistens nicht offiziell anmelden können. Von den ca. 700 Roma-Siedlungen sind weniger als 30% legalisiert worden. Das ist nicht nur in Serbien so, sondern überall in Ex-Jugoslawien, in Bosnien, in Mazedonien. Überall wurden Roma als Volk ausgegrenzt, vernachlässigt und als Bürger zweiter Klasse behandelt. Das ist der Grund, warum die meisten Roma Serbien verlassen. Sie können es sich nicht leisten, legal Häuser zu kaufen. Damit können sie sich auch nicht offiziell anmelden. Und ohne Meldeadresse gibt es keine staatliche Unterstützung. Alle staatlichen Leistungen sind damit verbunden. Und so hängt das mit Armut zusammen, mit dem Recht auf Ausbildung, mit dem Recht zu arbeiten und sich niederzulassen, mit dem Zugang zum Gesundheitssystem. Es ist ein Teufelskreis. Jeder, der kann, verlässt Serbien. Und wenn man keine andere Chance hat, nimmt man den Strohhalm, der sich einem bietet. Am nächsten Tag treffe ich noch mal Kenan. Er sagt, er will mir eine Überraschung zeigen. In der Siedlung führt er mich den Pfad weiter, bis wir ein kleines Haus erreichen. Außen unverputzt, innen sieht es aus wie in einem Einrichtungskatalog. Couchlandschaft, Flachbildschirm in Tischgröße, Einbauküche. Alles in Schwarz-Weiß gehalten. An der Decke eine rot-blaue LED-Lightshow. Das Haus hat Kenan für sich und seine Familie in den letzten Monaten renoviert. Das Geld dafür, er spricht von 4.000 Euro, hat er mit Schwarzarbeit in Deutschland verdient. Und warum hast du mir gestern dieses andere Haus gezeigt, Kenan? Das ist von meiner Cousine Haus. Dass du auch das siehst, nicht nur mein Haus. Du musst allen sehen, wie die leben. Ja. Weil hier leben manche, was heißt gut, okay, sage ich, manche leben gut und manche super schlecht. Ja, aber du hast mir ja auch diese 3 Meter auf 3 Meter da gezeigt, wo ja, du baust. Du hast das gesehen, das ist mein Haus. Ja, das hier ist dein Haus. Ja. Unser darauf folgendes Gespräch dreht sich im Kreis. Erst als ich mir später die Aufnahmen anhöre, verstehe ich, dass dies auch ein Versuch war, mir die Geschichte zu liefern, die die westlichen Medien hören wollen. Eine einfache Geschichte mit klar verteilten Rollen. Und Kenan hat recht, wenn man seine Geschichte erzählt, macht man sich angreifbar. Auch ich frage mich, ob ich mein Erlebtes so erzählen kann. Liefere ich damit nicht den Fremdenfeinden in Deutschland falsche Argumente? Bloß weil meine Protagonisten nicht nur Opfer sind, sondern normale Menschen mit individuellen Bedürfnissen, Wünschen, Träumen und Fehlern? Aber du hast dir jetzt hier so einen Palast der Illusionen gebaut. Also wenn man hier drin sitzt, ja, weiß man nicht, wie es da draußen aussieht. Siehst du, das habe ich mir gemacht. Das wolltest du? Ja, das wollte ich machen, weil ich denke für gutes Leben halt. Mhm. Ich denke halt für meinen Hintergrund, für meine Familie, für meine Kinder. Wieso soll meine Kinder zum Beispiel nicht ein vernünftiges Bad haben? Wieso soll meine Kinder draußen duschen mit Flaschen, Plastikflaschen oder was weiß ich? Wieso soll das machen? Wieso soll meine Kinder nicht so einen DVD-Player haben, wo die schon längst altmodisch sind für andere Leute. Für uns ist das heute modern, einen DVD-Player zu haben. Und ihr sagt dann, Palast oder, ja, siehst du, so denken auch die Serben, wenn die kommen. Junge, was willst du? Ich hab das nicht zu Hause bei mir und du hast das hier. Guck mal. Der schöne Schein funktioniert aber nur auf den ersten Blick. Nebenan läuft die ganze Zeit das Wasser in der Toilette. Dagegen ist der Wasserhahn in der Einbauküche nur Attrappe. Auch einen Herd sucht man vergeblich. Die Suche nach dem guten Leben, der kürzeste Weg führt zu den materiellen Statussymbolen. Das Hier und Jetzt ist wichtiger als die Zukunft. Denn auch dieses Haus ist auf fremdem Grund erbaut und ein Abriss droht jederzeit. So sieht er dann aus, der Teufelskreis, von dem Stanka sprach. Egal, mit wem ich in den letzten Wochen geredet habe, in jedem Gespräch ist das Wort Korruption gefallen. Kaum jemand sieht eine Perspektive für sich oder glaubt noch an die Politik. Und während alle teure deutsche Produkte kaufen, geht die eigene Wirtschaft immer weiter den Bach runter. Fast alles, was in den Läden und Supermärkten steht, ist importiert. Denn im internationalen Wettbewerb hat man einfach keine Chance gegen die Schatzi-Länder. Migration ist eben kein isoliertes Phänomen, sondern spiegelt auch die globalen Entwicklungen der Ungleichheit. Der Forscher Bernd Kasparek sieht darin auch eine Chance. Was für mich Migration bedeutet, ist eigentlich letztendlich das Versprechen der Globalisierung verwirklicht auf der Ebene der Menschen. Und ich glaube, dass es langfristig die einzige Möglichkeit sein wird, wenn wir irgendwie noch davon träumen, dass es sowas wie eine globale Gerechtigkeit und einen globalen Frieden gibt, dann würde ich ganz stark vermuten, dass es nur über einen Prozess von unten passieren kann. Und das bedeutet, dass die Migration darin eine unglaublich große Rolle spielt. Und das kann nur auf der Ebene von Individuen und kleinen Gruppen sein. Und das bedeutet letztendlich die Migration. Ein vielfältiges, vielschichtiges Miteinander in Kontakt treten. Das ist sozusagen letztendlich das Versprechen der Migration. Dobriva. Nada. Dobodanka. Zehnmal habe ich Grenzen überquert. Jedes Mal hieß das warten und bangen. Weniger für mich als für viele meiner Mitreisenden. Die meisten von ihnen waren Männer mit Reisetaschen, die auch weiterhin ihr Glück in Westeuropa suchen. Nicht wenige werden entrechtet und ohne Papiere in Reinigungen, auf Baustellen und in der Landwirtschaft an unserem Wohlstand mitarbeiten. All die Menschen, die ein Stück von diesem europäischen Kuchen abhaben wollen und all die Zäune und Gesetze, die sie davon abhalten sollen. An sie denke ich, während ich auf der Heimreise bin. Bitte. Sie sind aus Marokko? Ich bin Marokkaner. Haben Sie einen Pass? Ich habe ihn gerade nicht. Der ist bei einem Freund. Ah, der Pass ist bei einem Freund. Ja, bei einem Freund. Aber haben Sie einen Aufenthaltstitel? Nein, habe ich nicht. Status. Und Ihr Status? Vous êtes illégal? Sind Sie illegal? Ja, klar. Jeder ist illegal. Aha, jeder ist illegal. Ja, das ist die Welt. Jedermann ist illegal. Wenn die Welt schon da ist, hast du auch das Recht, dort zu leben. Freiwillige Abschiebung. Ein Feature über Balkanflüchtlinge und ihre erzwungene Rückkehr. Von Johanna Benz. Es sprachen Kirstin Petri, Stefan Roschi, Stefanie Brehme, Andreas Cerda, Sebastian Miro und die Autorin. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Angela Raymond. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2016.